Professor Nicodemus will nach Afrika, zweck Studium der Gegend da. Deswegen lässt das schöne Fräulein Meyerbeer ihm keine Ruhe mehr. Sie fragt ihn, musst du wirklich nach den Tropen fort? Ja, sagt er, ich such Käfer dort. Da schleicht sie sich ganz dicht heran und schreit ihn grässlich an. Ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot. Dann nehm ich einen Lippenstift und mach dich damit rot. Und wenn du dann noch böse bist, weiß ich nur einen Rat. Ich bestelle mir ein Spiegelei und bespritz dich mit Spinat. Du, du, du, du, du, du, du, du. Dann bestell ich mir ein Spiegelei und bespritz dich mit Spinat. Der Forscher Nikodemus steht am Marterpfahl, das gibt ein feines Mittagmahl. So spricht der große Häuptling Zizibambula zu seiner Großmama. Die Kannibalen tanzen schon den Wackeltanz und pieken ihn mit Speer und Lanz. Der arme Nikodemus weint, huch, huch, du böser Feind. Ich reiß mir eine Wimper raus und stech dich damit tot. Dann nehm ich einen Lippenstift und mach dich damit rot. Und wenn du dann noch böse bist, weiß ich nur einen Rat. Ich bestelle mir ein Spiegelei und bespritz dich mit Spinat. Du, du, du, du, du, du, du, du. Dann bestell ich mir ein Spiegelei und bespritz dich mit Spinat. Nun schaut sich ihn der Häuptling etwas näher an und sagt, du bist ein schöner Mann. Wie wäre es denn mit meinem Fräulein Großmama? Sie steht ganz alleine da. Da sagt er, lieber guter Zizibambula, was soll ich mit der Großmama? Doch bleib ich gerne immer hier. Du bist so nett zu mir. Ich reiß mir eine Wimper aus und stech dich damit tot. Dann nehm ich einen Lippenstift und mach dich damit rot. Und wenn du dann noch böse bist, weiß ich nur einen Rat. Ich bestelle mir ein Spiegelei und bespritz dich mit Spinat. Du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du, du. Dann bestell ich mir ein Spiegelei und bespritz dich mit Spinat.